Radio 100. Das Grauen beginnt. Das Abendgrauen. Das Programm von Radio 100. Von 17 bis 18.45 Uhr zappelt Welt am Draht mal wieder am Gängelband der Aktualität. Um 18.45 Uhr hört ihr Radio 100.000. Der Kunstrausch mischt sich ein und steckt seine Nase in eine Frauensache, zusammen mit Claude Chabrol. Eine positive Entschuldigung darf da natürlich nicht fehlen. Mehr dazu und jede Menge Filme ab 19 Uhr. Die Dissonanzen decken auf, den Schwindel mit der Gesundheitsreform und überhaupt. Kontinente richtet ab 21 Uhr seine Augen mal wieder in die Ferne, diesmal in das Amazonasgebiet von Ecuador. Und ab 22 Uhr senden die Audionauten ihre Radio-Klang-Hörexperimente. Und los geht's, wie üblich, mit Dirk Ludix und den ersten Meldungen. Uhr, 1 Minute, hier ist Radio 100 mit den Nachrichten. Afghanistans Städte belagert. Neben der Hauptstadt Kabul wird nur noch die zweitgrößte Stadt des Landes, Kandahar, von muslimischen Guerillaverbänden belagert. Um beide Städte sind heftige Kämpfe im Gange. Sowjetische Flugzeuge bombardieren die Stellungen der Guerilleros und bringen Nachschub nach Kandahar. Die Luftbrücke, mit der die Sowjets die Versorgung der Hauptstadt Kabul sicherstellen, soll bis zum Wochenende aufrechterhalten werden. Reisende und Diplomaten bestätigten unterdessen, dass der sowjetische Truppenrückzug im vollen Gange sei. Die letzten Kampfverbände würden das Land wahrscheinlich schon Ende Januar verlassen. Unterdessen haben es die muslimischen Gruppen erneut abgelehnt, die Vertreter der bisherigen Regierung an der künftigen Macht teilhaben zu lassen. Der UNO-Sonderbeauftragte Cordoves will sich Mitte Februar erneut um die Bildung einer Koalitionsregierung in Afghanistan bemühen. Tornados auch nach Südkorea. Die Münchner Rüstungsfirma Panavia hat bestätigt, dass sie mit Südkorea über den Ankauf von ca. 40 Tornado-Kampfflugzeugen in Verhandlungen steht. Die Bundesregierung sei über das geplante Exportgeschäft informiert. Dem widersprach unterdessen Kanzleramtsminister Schäuble. Der Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums Krause erklärte, ein Export nach Südkorea sei genehmigungspflichtig. Es gäbe jedoch keine Liste von Ländern, die unter die Kategorie Spannungsgebiete fallen. Währenddessen bleibt der geplante Export von Tornados nach Jordanien weiterhin in der Diskussion. Der israelische Botschafter in Bonn, Navon, widersprach heute deutschen Stellen, die behauptet hatten, der geplante Verkauf sei mit Israel abgesprochen. Die Finanzierung des Tornado-Geschäftes will nun die Bayerische Landesbank sicherstellen, nachdem die bundeseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau die Finanzierung nach öffentlichen Protesten im Oktober zurückgezogen hatte. Bundestag befürchtet Euthanasiebestrebungen in einem EG-Forschungsprogramm. Ein von der EG-Kommission vorgeschlagenes Forschungsprogramm hat heute im Bundestag zu einem Sturm der Entrüstung geführt. Mit dem Genforschungsprogramm soll unter anderem die Weitergabe genetischer Fehler an nachfolgende Generationen gegebenenfalls verhindert werden. Damit würde die sogenannte Genomanalyse dazu benutzt werden, zwischen wertem und unwertem Leben zu unterscheiden. Mit den Stimmen der Union, FDP und SPD wurde eine Entschließung verabschiedet, in der die Bundesregierung aufgefordert wird, einer möglichen eugenischen Gesundheitspolitik in der Europäischen Gemeinschaft entgegenzuwirken. Die Grünen stimmten allein einzig gegen diese Entschließung. Sie sind gegen das gesamte Forschungsvorhaben. Auch die EG-Richtlinie über den Umgang mit genetisch veränderten Mikroorganismen stieß bei den Parteien auf Kritik. Die EG will Genlabors lediglich registrieren. Bonn fordert ein Genehmigungs- und Kontrollverfahren. Robin Wood übernimmt Niedersächsen. PCB und Dioxine geistern in der Berliner Luft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, wir auch. Giftiges zu erwarten ist auch von der heutigen Schülerdemonstration. Dabei geht es um Asbest in Berliner Schulen. Asbest ist ebenfalls Thema einer anschließenden Podiumsdiskussion im Rathaus Schöneberg. Umwelttag ist nicht nur heute Motto bei Welt am Draht, sondern auch bei den Studentinnen. Was haben die sich dazu einfallen lassen? Wir werden darüber berichten. Außerdem gewähren wir euch einen Einblick in die tägliche Abschiebepraxis des Senats. Wir reden ausnahmsweise auch mal übers Wetter. Und wir kommentieren die neueste politische Offensive der Guerilla in El Salvador. Vom aktuellen Geschehen also wieder mal kräftig gebeutelt meldet sich Welt am Draht am Mikrofon Martina Habersitzer. Und wir beginnen mit meinem derzeitigen Lieblingslied, Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Und Tanita Tikaram spielt übrigens am 19.02. im Cartier Latin. Twist in my sobriety, more than twist in Heute Morgen sollte über die Räumungsklage der Panke Park Wohnungsbaugesellschaft gegen die 100 Bewohner der Prinzenallee 58 vor dem Amtsgericht Wedding entschieden werden. Zuständigkeitshalber wurde die Klage jedoch ans Landgericht Berlin verwiesen und somit auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Prinzenallee 58 ist im Februar 1981 besetzt worden. 2 Jahre später wurde mit der Eigentümerin Panke Park ein 5-jähriger Nutzungsvertrag abgeschlossen, der Ende letzten Jahres auslief. Die Panke Park, eine Tochterfirma der Spekulantengruppe Howard und Noack, fordert jetzt ein dreifach höheres Nutzungsentgelt bzw. den Kauf des Hauses durch die ehemaligen Besetzer für 3,3 Millionen Mark. Da die Bewohner diese Forderung da völlig überhöht nicht erfüllen wollen, soll jetzt geräumt werden. Jedenfalls, wenn es nach dem Willen der Panke Park geht. Damit stünden 80 Erwachsene, 20 Kinder, zahlreiche Werkstätten und ein Café mit dem Schwerpunkt Behindertenarbeit auf der Straße. Vermittlungsbemühungen selbst des Baustadtrats im Wedding scheiterten bisher an den finanziellen Forderungen der Panke Park. Mit der erneuten Verhandlung über die Räumungsklage, diesmal vor dem Landgericht Berlin, dürfte nach Auskunft des Landgerichts frühestens in 4 Wochen und spätestens in 1 Jahr zu rechnen sein. Am kommenden Montag, einen Tag nach der Wahl, tagt um 13 Uhr im Rathaus Schöneberg der Ausschuss für Bau- und Wohnungswesen. Thema auf Antrag der AL, die Zukunft des Wohn- und Nachbarschaftsprojektes Prinzenallee 58. Und übrigens, der Ausschuss ist öffentlich. My breath away. Einblicke in die alltägliche Abschiebepraxis des Berliner Innensenats erhielt heute unser Reporter Werner Vogel. Gleich in drei Fällen wurden heute Türkinnen und Türken und andere in Berlin lebende Ausländerinnen bei der Ausländerbeauftragten des Senats vorstellig. Frau John war zwar nicht da, dennoch fand sich eine engagierte Runde, die Barbara Johns Referenten Kaiser mit Fragen und Appellen ziemlich zusetzte. Werner Vogel schildert die Situation der drei betroffenen türkischen Staatsangehörigen. Wir riefen Arbeiter, aber es kamen Menschen. Dieses Zitat von Max Frisch, auch heute wieder war es am Platze, im Amtssitz der Ausländerbeauftragten Berlins. Also sprechen wir von Menschen, nicht von Abschiebefällen. Mensch 1 ist eine Frau. Rabia O. ist 19 Jahre alt, hat ein zweijähriges Kind. Seit 87 verheiratet. Der Ehemann verprügelt seine Frau, die kurze Ehe geht in die Brüche, der Mann behält die Tochter, die Frau flüchtet in ein Berliner Frauenhaus. Die Trennung verwirkt das Aufenthaltsrecht. Dafür, dass ihr Mann sie verprügelt, soll sie das Land und das Kind verlassen. Sie klagt vor dem Jugendgericht auf das Sorgerecht für ihr Kind. Man sollte meinen, die Ausländerbehörde würde abwarten, bis das Verfahren beendet ist. Doch gestern Abend wird Rabia O. in einem Westberliner Restaurant von der Ausländerpolizei der Pass abgenommen. Ein Beamter macht ihr klar, sie habe in genau einer Woche mit gültigem Flugticket in die Türkei in der Ausländerbehörde zu erscheinen. Was sie dort als Mutter ohne Ehemann erwartet, vermag man sich inzwischen vorzustellen. Abschiebung also, trotz laufender Verfahren, die einer Abschiebung nachträglich die Grundlage entziehen würden. Abschiebung droht, obwohl Rabia O. den Senat keinen Pfennig kosten würde, weil sie von ihrer Familie versorgt wird. Soweit die erste Geschichte, die Herr Kaiser einen Fall nennt. Er verbessert sich und spricht von einem Problem. Er weiß leider von nichts, verweist auf die 50 bis 60 Fälle, da sind sie wieder, die über seinen Schreibtisch gehen. Diesen Fall lädt er für heute Nachmittag vor. Frau 2 kommt ebenfalls aus der Türkei. Auch sie, zwar nicht standesamtlich, aber nach türkischer Zeremonie verheiratet, auch sie hat ein Kind. Auch sie ist ohne eine unabhängige Aufenthaltserlaubnis. Ihr Mann dagegen besitzt sie, unbefristet. Der Sohn der beiden kam in der Türkei zur Welt, nachdem Hatice P. bereits 2 Jahre illegal in Berlin mit ihrem Mann zusammengelebt hatte. Ein Jahr nach der Geburt kam sie zurück nach Berlin, kurz darauf ging die Ehe in die Brüche. Der Ehemann setzte Hatice P. vor die Tür, brachte sie zu ihren Eltern und begann eine Beziehung zu einer anderen türkischen Staatsangehörigen. Der Sohn bleibt bei der Mutter, die, was für die Entscheidungspraxis der Ausländerbehörde nicht ohne Belang ist, deshalb sei es hier erwähnt, sogar den erforderlichen Integrationsbeweis liefert. Sie lernt 2 Jahre lang Deutsch. Trotzdem, weil der Ehemann sich gegen den Willen seiner Ehefrau von ihr trennte, wurde das Aufenthaltsvisum seiner Ehefrau nicht verlängert. Inzwischen ist die neue Beziehung des Ehemannes kaputt. Die Familien und die Ehepartner verhandeln über die Wiederaufnahme der Ehegemeinschaft. Der leibliche Vater zeigt erstmals und deutlich Interesse am Sohn. In dieser Situation, vor 14 Tagen, läuft die Polizei in ihrer Wohnung ein und nimmt ihren Pass mit. Alles ist im ersten Fall sehr ähnlich. Einer alleinstehenden Mutter soll zugemutet werden, in der Türkei zu leben, wo sie gesellschaftlich isoliert und vor die Alternative gestellt ist, entweder für ihren Unterhalt nicht sorgen oder ihren Sohn nicht betreuen zu können. Und alles, weil der Ehemann sein, gelinde gesagt, verantwortungsloses Verhalten erst zu spät zu korrigieren versucht hat. Hier in Berlin könnte sie sich weiter auf die finanzielle und persönliche Hilfe ihrer Schwiegereltern verlassen. Schließlich Cetin A. Er ist gerade 18 Jahre alt. Genauso lang leben seine Eltern in Berlin. Auch diese Familie kam in die Krise. Unter diesen Umständen beging Cetin übrigens aufgrund des Einflusses deutscher Freunde Diebstähle, wurde allerdings nicht verurteilt. Die Familie traf darauf die Entscheidung, Cetin zurück in die Türkei zu schicken. Dort wurde er von seinem 70-jährigen Großvater widerwillig gehütet. Dieser konnte sich nicht einmal richtig mit Cetin verständigen. Cetin spricht fast nur Deutsch. Die Entscheidung für die Türkei war in jeder Hinsicht folgenschwer. Die Eltern verpassten die Chance, vor Vollendung seines 16. Lebensjahres eine Aufenthaltsgenehmigung für ihren Sohn zu beantragen. Vor 3 Monaten kam Cetin dann nach Berlin, weil er es in der Türkei nicht mehr aushielt und fand sogar einen Ausbildungsplatz in einer Elektrofirma. Das, obwohl er lernbehindert ist und größte Schwierigkeiten in der Schulausbildung hatte. Was ein Musterbeispiel an Integrationspraxis hätte werden können, wird zum Musterbeispiel menschenfeindlicher Paragraphenreiterei. Cetins neuer Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung wird abgelehnt. Auch alle Widersprüche scheiterten. Ein Fall also für die Ausländerbeauftragte. Ihr Vertreter, Herr Kaiser, zögert. Man merkt, dass er auch persönlich sauer ist, dass er von der Familie nicht mit allen notwendigen Informationen versorgt wurde. Er fürchtet, dass Frau John jetzt vor der Innenbehörde dumm dasteht. Es ist glaubwürdig, wenn er sagt, er habe selbst ein Interesse daran, dass Cetin hierbleiben kann. Wie überall in diesem Paragraphendickicht ist es eine Frage der Ermessensauslegung und somit eine Frage des Willens der Antragsbearbeiter. Und sollte sich die Ausländerbeauftragte den Fall Chetin A. noch einmal vornehmen, was als Möglichkeit zumindest anklingt, dann ist da immer noch der Wille des Innensenats, der sich ändern müsste. Immerhin hat die Ausländerbehörde zugesagt, die Abschiebung erst einmal ruhen zu lassen, bis Chetins Angelegenheit vom Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses behandelt worden ist. Um beim Innensenat nachzuhelfen, haben sich die Freunde und Bekannten der drei Abschiebebedrohten ein weiteres Go-In vorgenommen. Yeah. jetzt hört alle mal weg. Denn unsere Hörerinnen wissen ja längst, dass sich der einzigartige Haifi-Laden mit dem freundlichen Service und den tollen Preisen in der Kurfürstenstraße 124 befindet und Absolute Sounds heißt. Absolute Sounds. Kurfürstenstraße 124. Und nun dürft ihr wieder zuhören. Mein Sohn. Aber ich brauch doch Ruhe. Schreibtische. 10 Schreibtische, 15 Drehstühle. Und neben das Fenster müssen Regale und Aktenschränke. Regale? Aktenschränke? Ja, richtig. Das zweite Büro. Gebrauchte Büro- und Zeichenmöbel. Berlin 61. Zossener Straße. 6. Schmeckt wie der Wein, den wir letztes Jahr im Urlaub in Umbrien immer getrunken haben. Mit wem warst du denn in Umbrien? Mit meiner Mutter. Montepulciano. Hier gekauft? Bei Autos und Wein am Willmandamm. Bloß sag mal. Trebbiano, Girasolo. Gibt's alles bei Autos und Weine. Die Literflasche für 6,50 Mark. Aber du hast mir doch erzählt, dass du mit deiner Mutter schon seit ewigen Zeiten kein Wort mehr gesprochen hast. Ich sag dir nur eins, wenn du mich verscheißern willst, dann... Autos und Weine. Willmandamm 18 am Kleistpark. Jetzt wäscht er schon wieder sein Auto. Jeden Samstag. Stundenlang. Ob Sommer oder Winter. Im Winter zieht er sich sogar Handschuhe an. Aber richtig sauber hat er seinen Wagen noch nie bekommen. Ich? Ich fahre nur in eine IMO-Autowaschstraße. Zur Autowäsche zu einer IMO-Autowaschstraße. IMO-Autowäsche. Von modernen Autowaschstraßen zurück ins Jahr 66 damals hatte man noch Träume und konnte die wohl auch leben. Jedenfalls David Bowie tat das When I Live My Dreams. We'll live within my castle with people there to serve you. Happy at the sound of your voice. Maybe I'll slay a dragon for you. Or banish wicked giants from the land. But you will find that nothing in my dream can hurt you. We will only love each other as forever when I live my dream. When I live my dream, I'll forgive the things you told me. And the empty man you left behind. It's a broken heart that dreams. It's a broken heart you left me. Only love can live in my dream. I'll wish and the thunderclouds will vanish. Wish and the storm will fade away. Wish again, and you will stand before me while the sky will paint an overture and trees will play the rhythm of my dream. When I live my dream, please be there to meet me. Let me be the one to understand. When I live my dream, I'll forget the hurt you gave me. Then we can live in our new land. Till the day my dream cascades around me, I'm content to let you pass me by. Till that day, too many other men, but let them know it's just for now. Tell them that I've got a dream, and tell them you're the starring role. Tell them I'm a dreaming kind of guy, and I'm gonna make my dream. Tell them I will live my dream. Tell Heute ging ein internationaler Kongress zur Umwelt in der Stadt zu Ende. Und während sich die Kongressteilnehmer im vornehmen Interconti verabschiedeten, da tat sich möglicherweise ein neuer Umweltskandal im weniger vornehmen Spandau auf. Dort hatte schon im vergangenen Jahr eine Aluminiumfirma gebrannt und bei diesem Brand sind möglicherweise hochgiftige Substanzen freigesetzt worden. Möglicherweise, wie gesagt. Jedenfalls, die Staatsanwaltschaft ermittelt, wir auch. Die Aluteam GmbH im Spandauer Gewerbehof stellt Aluminiumprofile in allen Querschnitten her. Und da hat es gebrannt am 17. Oktober vergangenen Jahres. Zwar nur in der elektrischen Verteilung, aber die zieht sich ja durchs ganze Haus. Und im Keller lagerten Kondensatoren. Aus diesen Kondensatoren entwich PCB-haltiges Öl. PCB, polychlorierte Biphenyle, ist an sich schon giftig und krebserregend. Wandelt sich aber bei bestimmten Verbrennungsbedingungen in das höchstgiftige Seveso-Gift um. Und bei einem Brand entstehen nun mal erhöhte Temperaturen. Die Feuerwehr löschte und setzte dabei das Gebäude unter Wasser. Im Keller vermischte sich das Löschwasser mit dem PCB-haltigen Öl zu einer trüben Brühe. Angeblich soll anschließend ein Teil des Löschwassergemischs von einer Privatfirma irgendwohin abtransportiert worden sein. Angeblich, denn die Umweltverwaltung wollte dies heute nicht bestätigen. Ein anderer Teil des Löschwassers aber blieb im Keller. Routinemäßig, so erklärte ein Sprecher der Umweltverwaltung, habe man nach dem Brand Verdachtsproben entnommen. Verdachtsproben von dem Wasserölgemisch im Kellerbereich. Und tatsächlich sind 276 Milligramm PCB pro Liter entdeckt worden. Und diese Konzentration ist nicht nur giftig, sie kann nur noch von einer Sondermüllverbrennungsanlage entsorgt werden. Sollte tatsächlich ein Teil des Gemischs unkontrolliert abtransportiert worden sein, bleibt die Frage, wohin? Der Gewerbehof Spandau liegt übrigens in der Nähe des Trinkwassereinzugsbereichs des Wasserwerks Jungfernheide. Und wenn das PCB durch den Betonkeller durchgesickert ist, dann wird es kritisch fürs Trinkwasser. Diese Frage beschäftigte auch die Umweltverwaltung. Am 20. Januar erteilten sie eine Anordnung, dass der immer noch vollgesuppte Keller gereinigt werden muss. Am 23. Januar begann die Kripo zu ermitteln und am 25. Januar entschloss sich die Wasserabteilung der Umweltverwaltung zu weiteren Probeentnahmen unter dem Keller. Gestern wurde der Keller leergepumpt, das Löschwasser in geschlossenen Fässern gelagert und der BSR übergeben. Vorsorglich hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Ob bei dem Brand Dioxine entstanden sind, das ließ bereits im Oktober das Landesamt für Arbeitsschutz untersuchen. Man habe, so ein Arbeitsschützer heute, auf alles Mögliche untersucht und auch geringe Mengen festgestellt. Aber schon die Frage nach dem Was denn und wie viel, die wollte er nicht mehr beantworten. Doch für die dort beschäftigten Arbeitnehmer bestehe keine Gefahr. Frank Kapek von der Alternativen Liste ist sich da nicht so sicher. Er fordert die sofortige Untersuchung des Bodens und des Wassers, die Schließung des Unternehmens, solange die Werte nicht bekannt sind, und die Überprüfung der Unternehmensleitung. Ilona Malenbach zum möglicherweise neuesten Umweltskandal in Berlin. My black. du eigentlich hier herum? Glaubst du vielleicht, das finde ich gut? Du bist so komisch anzusehen, denkst du vielleicht, das finde ich schön? Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir auf die Nerven gehst, seit Wochen leb ich neben dir und fühle gar nichts mehr in mir. Nur dein Geschwätz so leer und dumm, ich habe Angst, es bringt mich um. Keiner kommt raus aus diesem Haus, dieser Salon hat keine Tür. Keiner kommt raus aus diesem Haus, dieser Salon hat keine Tür. Schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, um dir halt endlich zu gestehen, ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Doch Tag und Nacht denk ich daran, ob das nicht anders werden kann. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick. Gib mir doch endlich wieder Mut und alles würde wieder gut. Keiner kommt raus aus diesem Haus, die Welt allein hat keine Tür. Drei Tage vor der Wahl hat Bausenator Wittwer noch rasch ein ganzes Bündel von Maßnahmen aus dem Hut gezaubert, um die angespannte Situation auf dem Berliner Wohnungsmarkt anzugehen. 6 städtischen und 2 privaten Wohnungsbaugesellschaften hat Wittwer das Versprechen abgerungen, jährlich 3.500 Wohnungssuchende mit Dringlichkeit in ihren Wohnungen unterzubringen. Bislang konnten die Wohnungsämter nur rund 700 Dringlichkeitsfälle erfolgreich vermitteln. Das klingt erst einmal gut, doch die Sache hat natürlich einen Haken. Quasi als Bonbon für ihre Selbstverpflichtung erhalten die Baugesellschaften nämlich das Recht, Sozialwohnungen auch an Leute zu vermieten, die auf eine solche Wohnung gar keinen Anspruch haben. Vorausgesetzt, sie ziehen von einer größeren in eine kleinere Wohnung. Und dafür zahlt die städtische Wohnungsbaukreditanstalt dann künftig auch noch Prämien. 2000 Mark erhält derjenige, der von einer größeren in eine kleinere Wohnung zieht. Wohnraum, den er freimacht. Handelt es sich bei der freigemachten Wohnung um einen Altbau, dann kassiert sogar noch der Vermieter eine Prämie von 10.000 Mark, vorausgesetzt die neuen Mieter entsprechen dem Bild des Senats. Familien müssen es sein. Wohngemeinschaften, Schwule, Lesben oder so, keine Chance. Zweifelhaft darf es scheinen, ob diese Maßnahme der Wohnungsnot entgegenwirkt. Vielmehr dürfen wir damit rechnen, dass es den 69.000 WBS-Besitzern künftig noch schwerer fallen wird, eine Wohnung zu finden. Denn jetzt müssen sie auch noch mit all denen konkurrieren, denen der Senat ohne alle Auflagen eine Sozialwohnung anbietet. Verlierer beim städtischen Wohnungsschieben werden also wieder mal die sein, die von diesem Senat noch nie etwas zu erwarten hatten. Alleinstehende, Studentinnen und all jene, die in diesen hübschen, bunten Broschüren immer als sozial schwach bezeichnet werden. Bleibt anzumerken, dass Senator Wittwer in seiner fürsorglichen Strenge allein im Januar 2 Briefe geschrieben hat, in denen er die Wohnungsämter auffordert, ungerechtfertigten Leerstand mit Nachdruck zu begegnen. 2 Briefe mit Nachdruck. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. on frightening me to death. The silence is creep in the moving weeds and the clear sky with the sparkling eyes and my morning body. I know I've lost my way. I stumble around. Bevor wir die erste Stunde von Welt und Rat verlassen und ich mir während der Nachrichten eine kurze Pause gönne, noch ein kurzer Hinweis. Heute Abend um 19.30 Uhr veranstalten die Republikaner eine Wahlveranstaltung im Ratskeller des Rathaus Zehlendorf und das ist am Teltower Damm. Zu einem Treffen bereits um 19 Uhr aufgerufen haben verschiedene Antifa-Bündnisse, Asten, Jusos und JAL und die treffen sich wie gesagt um 19 Uhr am S-Bahnhof Zehlendorf. Welt am Draht geht weiter nach den Nachrichten. Also gestern war hier die Firma Hlavka und hat die alten Mauern im Hinterhof abgerissen. ...nicht untersagt wird. Die Anwältevereinigung will jeden weiteren Bruch des Anwaltsgeheimnisses mit einer Strafanzeige beantworten. Außerdem forderte Erik einen Untersuchungsausschuss zum Fall Schmücker. Der Verfassungsschutz soll im Büro des Verteidigers Heinisch einen V-Mann eingesetzt haben. Soweit die Meldungen im Programm von Radio 100, geht es weiter mit Welt am Draht. Um 18.45 Uhr folgt Radio 100.000. Nächste Nachrichten um 19 Uhr. ist verflucht kalt in diesem Studio. In der zweiten Stunde von Welt und Draht geht's um das Thema Umwelt, Klima, Regenwald. Und unter der Rotlichtlampe fröstelt Martina Habersitzer. Die Asbestsanierung in Berliner Schulen sorgt für immer neuen Ärger. Die Kreuzberger Karl-von-Ossietzky-Schule wurde im letzten Jahr teilsaniert. Das heißt, die Fugen der asbesthaltigen Wände wurden ausgebessert. Grund dieser Billiglösung war die Weigerung des Senats, die totale Entfernung der asbesthaltigen Teile zu finanzieren. Kurz vor dem geplanten Wiedereinzug der Schüler am 30. November prüfte ein vom Bezirk Kreuzberg beauftragter Gutachter das Sanierungsergebnis. Er kam zu einem klaren Resultat. Die Asbestgefahr ist nicht gebannt. Er empfahl eine Totalsanierung. Im Januar stimmte der Senat einer Totalsanierung der Asbestschulen zu. Unter der Bedingung, dass die Bezirke einen Teil der Kosten selbst tragen, sowie Lösungen für die Unterbringung der betroffenen Schüler finden. Damit sind wir beim aktuellen Problem der Karl-von-Ossietzky-Schule. Denn während beispielsweise für die Schüler der Clay-Oberschule in Neukölln ein provisorisches Schuldorf errichtet wird, wo der Unterricht fortgesetzt werden kann, sollen die Karl-von-Ossietzky-Schüler auf diverse Berliner Schulen verteilt werden. Warum? Der Senat ist nicht bereit, für die Kreuzberger ein Schuldorf zu finanzieren. Es gäbe genug Aufnahmekapazitäten in Berlin. Zudem wäre die kurze Dauer von 1,5 Jahren ebenfalls kein Grund, ein Schuldorf zu bauen. Die betroffenen Eltern, Lehrer und Schüler sehen das anders. Sie befürchten eine Zerschlagung der Gesamtschule in Kreuzberg. Aus diesem Grund riefen sie heute zu einer Demo zum Schöneberger Rathaus auf. Anschließend sollte ein Gespräch mit Parteivertretern im Rathaus selbst stattfinden. Frank Reissig, du hast mitdemonstriert, der Diskussion gelauscht, bist jetzt hier im Studio. Wie war es denn? Naja, viel ist dabei nicht rausgekommen. Wahrscheinlich wegen der Kälte fand die Kundgebung ein sehr schnelles Ende. Anschließend ging es dann ins Rathaus Schöneberg zu einem Gespräch. Der Bezirksschulbeirat Kreuzberg, der auch die Demo mitveranstaltet hatte, bat die Parteien zu einem Gespräch. Anwesend waren Eltern, Lehrer und Schülervertreter sowie die bildungspolitischen Sprecher von AL und SPD. Die CDU war leider nicht da und die FDP schickte einen Ersatzmann, Herrn Kuhlmann. Thema des Gesprächs sollte die Forderung nach einem Schuldorf für die Karl-Ossietzky-Schule sein, während der Zeit der Baumaßnahmen. Die Elternvertreter brachten noch einmal kurz ihre Gründe vor, warum sie ein Schuldorf wollen und nicht, dass ihre Schüler umverteilt werden. Erstens war das, dass der Senat angibt, es wären nur 4 Standorte, auf die die Schüler verteilt werden. Das stimmt wohl so nicht, es sind 6. Zweitens ist die Umbauzeit vom Senat mit 1,5 Jahren angegeben, aber selbst das Bezirksamt Kreuzberg rechnet mit mindestens 3 Jahren. Und drittens wurde vorgebracht, warum ausgerechnet in Kreuzberg kein Schuldorf möglich sein sollte, wenn es in den anderen Bezirken doch klappt. Schon 2 Bezirke haben eine Zusage dazu bekommen. Nun waren sich darüber alle Anwesenden einig, auch die Parteienvertreter, dass es keine Gründe sind, dass die Karl-von-Ossietzky-Schule einen Schuldorf bekommen sollte. Die CDU war, wie gesagt, nicht dabei und das war es eigentlich schon gewesen. Dadurch gab es wahrscheinlich auch keine kontroverse Diskussion, dadurch, dass die CDU nicht und die FDP praktisch gar nicht vertreten war. Alle haben immer nur genickt. Also praktisch kein Ergebnis der heutigen Diskussion. Auf jeden Fall vielen Dank, Frank Reissig. In 30 Stunden zu irgendwelchen Pannen kommen, dann bitte ich das zu entschuldigen. Unser Rotlicht, unter dem ich immer noch fröstelte, glaubte ich, ist nämlich jetzt auch noch ausgefallen. I've changed since I met you. Im Rahmen der studentischen Aktionstage machten heute unter anderem die Umwelttechniker von der TU auf sich aufmerksam. Sie protestierten gegen die Abholzung des tropischen Regenwaldes. Ein Beitrag von Cornelia Haring. Der tropische Regenwald stirbt, besser gesagt wird gestorben, durch die Interessen der Industrieländer. Auf diese Tatsache, vor allem aber auf die Ursachen, wollten heute mit einem gemeinschaftlichen Kulturprogramm auf dem Breitscheidplatz der BUND, die Aktionsgemeinschaft Soziale Welt, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald sowie die Umwelttechniker und die Agrarwissenschaftler der TU aufmerksam machen. Fantasievolle Verkleidungen und Theateraktionen machten deutlich, worum es geht. Ob da nun ein überdimensionaler Hamburger die Bäume überrannte oder ein zigarrequalmender Hacienda-Besitzer ein mit Geldscheinen beklebtes Fass vor sich herrollte, die Machenschaften der Großindustrie in den Regenwaldländern wurden eindrucksvoll entlarvt. Jährlich verschwindet Regenwald von einer Fläche fast so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Besonders schlimm ist es in Brasilien. Sojaanpflanzungen im großen Stil, bestimmt für den Export als Viehfutter in die Industrieländer, sind nur einer von vielen Gründen, die zur Abholzung des Regenwaldes führen. Und es stirbt nicht nur der Wald. Mit seinem Verschwinden werden die Ureinwohner ihres Lebensraumes beraubt. Ursachen und Zusammenhänge werden in einer 530-seitigen Dokumentation dargestellt. Verfasser ist eine Projektgruppe der Gesamthochschule Kassel unter Leitung von Professorin Clarita Müller-Plantenberg, die auch Dozentin am Berliner Lateinamerika-Institut ist. Die Dokumentation sollte vorgestern vom BUND-Umweltminister Töpfer übergeben werden. Dazu Carsten Sperling, Sprecher der Berliner BUND-Jugend. Wir wollten damit nochmal Bezug nehmen auf seine Rede vor dem Deutschen Bundestag am letzten Donnerstag, wo er sich für eine Vergabe des Energiesektorkredites an Brasilien ausgesprochen hat. Dieser Energiesektorkredit wird von der Weltbank vergeben und beläuft sich über 500 Millionen US-Dollar. Und damit wird, wie gesagt, der brasilianische Energiesektor mitfinanziert und auch Großstaudämme, Staudammprojekte, die im Amazonas-Regenwald geplant sind. Dadurch werden bis zu 25.000 Quadratkilometer Regenwald unter Wasser gesetzt und es werden also großflächige Umweltzerstörungen mit diesem Kredit mitfinanziert. Nach der Vorstellung auf dem Breitscheidplatz ging es noch weiter. Die Umweltschützer trugen den Regenwald symbolisch zu Grabe, bis zum Ernst-Reuter-Platz, wo sich die Demonstration ordnungsgemäß auflöste. Damit war es aber noch nicht vorbei, denn auf dem Programm stand noch eine ungenehmigte Aktion. Also die Aktion, die wir jetzt geplant haben, kann man ganz auf einen einfachen Nenner bringen. Das ist, während in Brasilien, in Südostasien und in Afrika der Regenwald abgeholzt wird, bauen wir hier in Berlin einen Dschungel auf. Wir haben uns den Ernst-Reuter-Platz ausgesucht, weil dieses Ding total hässlich ist und scheußlich und dabei noch geschützt ist. Das muss irgendwie ein Sieger gewesen sein von einem Architekturwettbewerb und nach dessen Plänen wurde dieser Platz gestaltet eben. Wir haben jetzt für eine Menge Geld einige Pflanzen eingekauft, wollen die auf dem Ernst-Reuter-Platz einpflanzen. So erstmal symbolisch, hoffen, dass sie nicht rausgerissen werden und schicken gleichzeitig einen Brief an das Gartenbauamt mit Vorschlägen von uns, wie man diesen Platz besser nutzen könnte, wie man den zu einem Ökotop umgestalten könnte. Die Pflanzaktion fand bei den Beteiligten großen Anklang. Bei der Polizei weniger. Die fand es nämlich gar nicht schön, dass teilweise Pflastersteine ausgebuddelt wurden, um Raum für die neuen Bäume zu schaffen und drohte mit Räumung des Platzes. Hat jemand Bombenfrist? Die Veranstaltung ist von eurem Veranstaltungsleiter für offiziell als beendet erklärt worden. Was Sie jetzt hier machen, ist widerrechtlich. Dazu begehen Sie ständig und kontinuierlich Sachbeschädigung. Dies wird hier nicht hingenommen. Entweder stellen Sie sofort ein oder der Platz wird geräumt. Die angedrohte Räumung fand nicht statt. Der polizeiliche Ruf nach Verantwortlichen verhallte ungehört. Dafür wurde aber die Pflanzaktion friedlich zu Ende geführt. Good things come to those who wait. Gestern war es mal wieder fast soweit. Dicke Luft in Berlin. Die Luftschadstoffwerte lagen so hoch, dass die kurzfristige Auslösung der Smog-Vorwarnstufe nicht ausgeschlossen werden konnte. Letztlich kam es dazu dann doch nicht. Der warme Luftdeckel über der kühlen Bodenluft verflüchtigte sich und die angereicherten Schadstoffe wurden von einem schwachen Wind nach Norden weggeblasen. Zwar nicht ganz weg, diese Schadstoffe also, aber immerhin besser verteilt. Nochmal davongekommen. Dennoch, der Fast-Smog-Alarm drängt sich eigentlich auf, um hier bei Welt und Rat mal von etwas zu reden, was wir ansonsten tunlichst vermeiden vom Wetter. Auch dieses Jahr haben wir mal wieder einen äußerst milden Winter. Man hat schon fast den Eindruck, als wollten sich Sommer und Winter in ihren Temperaturen einander annähern. Die ganz jährlichen Durchschnittstemperaturen steigen und man kommt fast nicht mehr herum. Klimafieber, das ist auch das Thema der diesjährigen Giftgrünen Woche im Ökodorf. Hier im Studio grüße ich jetzt Ossi vom Ökodorf. Hallo. Ich sagte gerade schon, man hat zunehmend den Eindruck, als wenn es wärmer wird. Das ist ja erstmal ganz nett, da braucht man nicht in Urlaub fahren. Hier ist es auch schön warm. Ist das wirklich so schön mit der Temperaturerhöhung, wie sich das anhört? Also zunächst mal hört sich das ganz nett an, so dass es wärmer wird. Aber so wie es aussieht, ist diese ganze Erwärmung und die Veränderung des Klimas nicht mehr normal. Die gesamten Wissenschaftler sind sich inzwischen einig, dass hier in der Erdatmosphäre ein Effekt wirksam wird, den man Treibhauseffekt nennt. Wie genau entsteht denn dieser Treibhauseffekt und welche Folgen hat er? Also der Treibhauseffekt besagt, dass durch die Gase, die sich in der Atmosphäre befinden, das Sonnenlicht, was auf die Erde strahlt, durchgelassen wird und die Wärmestrahlung, die dann wieder zurückgeht in die Atmosphäre, nicht mehr zurück kann und gefangen wird, wie in einem Treibhaus. Und wenn sich jetzt die Konzentration von Gasen in der Luft erhöht, dann steigt die Wärme innerhalb dieser Atmosphäre an. Durch welche Gase wird sowas denn ausgelöst? Also das hauptsächliche Treibhausgas ist das CO2-Kohlendioxid, was durch Verbrennung von Erdöl, Erdgas entsteht, unter anderem auch durch Abholzung von Wäldern. Und da gibt es ja dann, das ist einmal dieses Kohlendioxid, was dabei steht, du sagtest es, dann gibt es ja auch diese sogenannten Spurengase, von denen immer geredet wird. Was ist das denn eigentlich? Das CO2 ist auch ein Spurengas, weil es in sehr geringen Konzentrationen in der Luft vorkommt. Und dann kommen noch andere Spurengase dazu. Das sind Gase, die in der Landwirtschaft entstehen und im Autoverkehr. Das ist sogenanntes Lachgas, Stickstoffoxid, dann Methan, was in der Landwirtschaft frei wird und verschiedene andere Gase, Ozon unter anderem auch. Frei wird ja auch das FCKW, was sicherlich auch für diesen Treibhauseffekt sorgt, aber nicht nur dafür, sondern auch für das sogenannte Ozonloch. Was ist denn darunter zu verstehen? Also FCKWs sind Fluorchlorkohlenwasserstoffe. Das sind Stoffe, die aus Treibmitteln und aus Kühlmitteln freigesetzt werden. Außerdem kommen sie in Lösungsmitteln vor. Das sind extrem langlebige Gase, die bis in die höchsten Atmosphärenschichten hinaufsteigen und oben in der oberen Atmosphäre das Ozon zerstören. Das Gefährliche daran, dass dieses Ozon zerstört wird, ist was denn eigentlich? Also was ist denn daran so schlimm? Das Ozon bildet in der oberen Atmosphäre eine richtige Schicht. Und diese Schicht fängt das UV-Licht ab, was von der Sonne her zur Erde strahlt und bewirkt, dass nur ein ziemlich geringer Anteil zur Erde hinkommt. Und dieses UV-Licht ist äußerst gefährlich. Also jeder, der mal einen Sonnenbrand gehabt hat, weiß, dass es also die Haut schädigt. Und wenn die UV-Strahlung stark zunimmt, dann wird also die Hautkrebsrate ganz bestimmt ansteigen. Jetzt sind ja diese Stoffe, die das auslösen, woher kommen die denn jetzt eigentlich? War das früher nicht so? Ist das jetzt auf einmal anders? Ja, es ist unterschiedlich. Bestimmte Stoffe, also dieses Kohlendioxid ist ein ganz natürliches Gas. Diese anderen Treibhausgase sind zum Teil auch natürlich. Da ist das Problem, dass sie sich eben sehr stark anreichern. Also diesen Effekt, diesen natürlichen Treibhauseffekt, den es sonst auch gibt, verstärken und dadurch die Erwärmung verstärken. Was anderes ist es mit diesen Fluorchlorkohlenwasserstoffen, diesen FCKWs. Die gibt es natürlich gar nicht. Die sind industriell hergestellt. Die verhalten sich auch vollkommen abnormal. Die steigen eben da ganz bis in die höchsten Atmosphärenschichten auf und bilden da so aggressive Chlormoleküle, die das Ozon zerstören. Ja, Ozon wird zerstört in der sogenannten oberen Schicht der Stratosphäre. Auf der anderen Seite kommt es ja auch in der tieferen bodennahen Schicht der sogenannten Troposphäre zu einer Erhöhung des Ozons. Was hat das denn für Folgen? Ja, das ist das Perverse, dass das Ozon ganz oben notwendig ist und die UV-Strahlung abschirmt. Und wenn Ozon in den ganz unteren Atmosphärenschichten, also dort, wo ein paar Meter Höhe über dem Erdboden, wenn das sich dort anreichert, ist es äußerst gefährlich, weil das wirkt als Zellgift. Das für Pflanzen, auch für Menschen wirkt es gefährlich. Und das entsteht dadurch, dass bestimmte Abgase aus besonders aus dem Autoverkehr eine Umsetzung von Sauerstoff zu Ozon bewirken. Es hört sich ja alles relativ verhängnisvoll an. Das ist auch eigentlich nicht abzusehen, dass es in irgendeiner Form abnehmen wird. Zum Beispiel beim Kohlendioxidgehalt in der Luft hat man seit dem Jahre 1800, das habe ich heute Morgen gelesen, der hat sich also seitdem um fast ein Viertel erhöht. Und man nimmt an, dass wenn es so weitergeht, dass sich dieser Kohlendioxidgehalt in den nächsten 100 Jahren sogar noch verdoppeln wird. Was kann man denn überhaupt tun, um diesen Effekt, den Treibhauseffekt, das Ozonloch, die erhöhte Menge an Ozon in der bodennahen Schicht, um das alles aufzuhalten? Also das eine Problem, eben dieses Treibhausproblem, entsteht eben besonders durch das Kohlendioxid, was durch Energieverbrennung freigesetzt wird. Und da ist es natürlich naheliegend zu fordern, dass der Energieverbrauch gesenkt werden muss. Was aber nicht bedeutet oder nicht nur bedeuten kann, dass wir jetzt alle unsere Frühstückseier weniger kochen, sondern dass wir politisch Druck machen müssen auf eine andere Politik, die weniger energieverschwendend ist. Da finde ich das äußerst wichtig, jetzt mal auf so eine ganz aktuelle Sache zu kommen. In Brasilien wird gerade ein riesiges Projekt geplant, wo riesige Stauseen gebaut werden sollen zur Energiegewinnung und wo gigantische Flächen des tropischen Regenwalds überstaut und abgeholzt werden sollen. Die Bundesregierung hat sich jetzt gerade dazu entschlossen, diesen Kredit zu bewilligen. Und das ist eine Sache, wo wir jetzt Druck machen müssten, dass dieser Kredit nicht bewilligt wird, weil schließlich auch durch die Abholzung des tropischen Regenwalds ungeheure Mengen von CO2 frei werden, neben allen sozialen und ökologischen Folgen, die es sonst noch gibt. Ja, das wäre auf jeden Fall wichtig, dahingehend Druck zu machen. Ihr macht dazu auch eine Veranstaltung. Wann wird die sein im Rahmen dieser Giftgrünen Woche? Wir haben am Samstagabend eine Veranstaltung, die von Robin Wood durchgeführt wird, um 20 Uhr zur Regenwaldabholzung. Insgesamt geht es trotzdem auch noch um andere Dinge, überhaupt um das sogenannte Klimafieber bei eurer Grünen Woche vom 27.01. bis zum 12.02. Jede Menge Veranstaltungen und Filme zu diesem Thema. Wenn ihr Interesse dazu habt, euch das anzusehen, euch da genauer zu informieren, könnt ihr euch in das Ökodorf wenden und das ist in der Kurfürstenstraße 14 in Schöneberg. Die Telefonnummer ist 261-2487 und ich sage jetzt erstmal vielen Dank an Ossi. Get myself a drink. No Vor zwei Tagen veröffentlichte die salvadorianische Befreiungsbewegung FMLN eine neue politische Initiative zur Beendigung des Krieges in diesem zentralamerikanischen Land. Sie forderte eine Verschiebung der für März angesetzten Wahlen auf September und nannte ihre Bedingungen für eine Teilnahme und Anerkennung der Wahlen. Zu dieser neuen Initiative der Guerilla und zu den ersten Reaktionen darauf ein Kommentar von Jürgen Moritz. Zunächst ist es schon eine Sensation, der Vorschlag der Guerilla zur Umwandlung der Wahlen in einen Beitrag für den Frieden, wie es in der Erklärung der Kommandantes heißt. Falls gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, so kündigte die FMLN an, werde sie sich bei den Wahlen durch das Linksbündnis Convergencia Democratica, demokratisches Bündnis, vertreten lassen und die Wahlen in El Salvador anerkennen. Ein Novum für die Politik der FMLN, was die Beteiligung an Wahlen angeht. Gleichzeitig formulierte sie Bedingungen für saubere Wahlen in El Salvador. Neben der Verschiebung des Wahltermins sind das die Beendigung der Repression durch Armee und Todesschwadrone, eine Veränderung des Wahlgesetzes, damit auch die rund 1 Million salvadorianischen Flüchtlinge im Ausland mitwählen können und die demokratische Kontrolle der Wahlgremien, um den üblichen Wahlbetrug zu verhindern. Armee und Polizei, so wurde hinzugefügt, müssten am Wahltag in den Kasernen bleiben und die USA müssen sich aus dem Wahlprozess heraushalten. Niemand kann sich derzeit vorstellen, dass diese Forderungen für saubere Wahlen in El Salvador erfüllt werden. Die ersten Reaktionen auf diese politische Initiative der Befreiungsbewegung, die katholische Kirche des Landes, die einen nationalen Dialog befürwortet, bewertete die Initiative der FMLN äußerst positiv. Der Vorsitzende des Nationalen Wahlrats, der Christdemokrat Ricardo Sadano, begrüßte die Vorschläge ebenfalls. Er ist gleichzeitig Mitglied der christdemokratischen Regierung, steht aber dort mit seiner Meinung offensichtlich isoliert. Regierung ebenso wie die faschistische Arena-Partei in der Opposition lehnten die Vorschläge der Befreiungsbewegung FMLN ab. Arena sieht sich bei den Wahlen im März jetzt schon als Wahlsieger. Sie kann mit der Unterstützung von Militär und Todesschwadronen rechnen. Von den USA fällt bisher eine Stellungnahme. Sie halten an den Militärberatern und den Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen wie die Bombardierung von Dörfern fest. Politisch setzen sie weiterhin auf die völlig abgewirtschafteten Christdemokraten und den Präsident José Napoleón Duarte. Enttäuscht von den ersten Reaktionen der Regierenden ist die internationale Sozialdemokratie. Sie drängt schon lange auf eine Wahlteilnahme der Befreiungsbewegung, auch unter den üblichen Bedingungen. Das ist völlig unakzeptabel. Die Konflikte spitzen sich zu in El Salvador. Schon heute sind aufgrund der militärischen Stärke der FMLN 50% der Gemeinden des Landes für die Herrschenden unregierbar geworden. Seit Beginn der Offensive im September 1988 griff die Guerilla 13 Kasernen der Regierungsarmee an. Der Kampf wurde auch in die Hauptstadt San Salvador getragen. Militärisch so stark wie nie und unterstützt von einer stetig wachsenden und militanter werdenden Massenbewegung geht die FMLN jetzt auch politisch erneut in die Offensive. Die salvadorianische Revolution wird aus vielen Teilaufständen bestehen, gekoppelt mit politischen Verhandlungsangeboten. Beides geschieht gerade. Über kurz oder lang werden die USA um politische Verhandlungen mit uns nicht herumkommen, auch wenn sie heute noch 2 Millionen Dollar täglich an das Regime geben, sagt die FMLN selbstbewusst. In der FMLN-Erklärung heißt es: Das Volk verlangt eine Lösung der Probleme in El Salvador. Das stellt die Regierenden und das Militär vor das Dilemma, entweder weiterhin Völkermord zu begehen und damit einen Aufstand zu provozieren oder ein Machtvakuum nach Scheinwahlen zu haben und dann den Aufstand aus Hunger abzuwarten. Der Vorschlag der FMLN für eine politische Lösung liegt auf dem Tisch. Er ist auch ein Vorstoß, um unentschlossene Unternehmer und dialogbereite Politiker anzusprechen. Die Herrschenden müssen sich entscheiden. Weiterhin Krieg gegen das Volk oder eine politische Lösung. Die kann es aber nur unter Einbeziehung der Volksbewegung geben. Bleiben die Regierenden weiterhin stur, was zu erwarten ist, werden sie in den nächsten Monaten militärisch immer stärker in Bedrängnis geraten. Ob dann das Thema Wahlen überhaupt noch ansteht, ist die Frage. Tja, und das war's. Wir lösen uns jetzt vom Gängelband des aktuellen Zeitgeschehens und übergeben das Mikro an Radio 100.000. Mit Musik und Technik jonglierte heute Susi Werli. Redaktion hatte Frank Holzkamp. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Habersitzer. Tschüss. Also ich wähle. Können Sie nicht mal aufhören zu quatschen? Ruhe! Jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Ich wähle. SEW, Opposition von unten. Umweltzentrale Dr. Grünmandel. Guten Tag, hier ist Frau Schulze. Ich hätte da mal eine Frage. Stimmt es wirklich, dass Pfandflaschen in jedem Falle umweltverträglicher sind als Einwegflaschen? Tja, eigentlich schon. Aber Pfandflaschen erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn ihre Wiederverwendung sinnvoll und wünschenswert erscheint. Beides trifft auf die Spezialschlägertruppe des Innensenators nicht zu. Diese Flaschen müssen Einwegflaschen bleiben. Und für die gibt es nur eines. Ex und Hop. AL, Liste 3. Tag, hätten Sie vielleicht einen gebrauchten Föhn? Und einen Verstärker aus zweiter Hand? Computer, Software, Kameras? Oder ein gebrauchter Videorekorder und ein Autoradio? Also hören Sie mal, warum lachen Sie denn so? Ach, guter Mann, Sie sind hier bei Peter Muth Technik Secondhand Fachmarkt, dem Spezialisten für gebrauchte Elektrogeräte und Secondhand-Technik. Alles werkstattgeprüft und mit Garantie. Peter Muth Technik Secondhand Fachmarkt in der Flughafenstraße 37. Da müssen Sie erstmal was finden, was wir nicht haben. Phönix aus der Asche. Es ist eine Affenschande. Nur CDU-Direktmandate in Kreuzberg. Am 29. Januar können Sie die CDU abwählen. Wie? Zwischen Südstern und Wiener Straße. Erst Stimme für Joachim Günther, SPD. Gestatten? Simonite 72 von Beruf Stehgeiger. Also, zur Wahl am 29. Januar möchte ich sagen, ich bin für die Frauen. Sie sind für die SPD. Ich bin für die Frauen. Alter Charmeur, Sie lassen aber auch keine Gelegenheit. Und bei dieser Gelegenheit möchte ich sagen, Frauen an die Macht, jawohl. Nun machen Sie doch mal nicht auf neuer Mann. Simonite in Ihrem Alter. Also nochmal bitte. Gestatten Simonite 72 Stehgeiger. Und eins will ich Ihnen sagen, keine starke SPD ohne das schwache Geschlecht. Simonite. Herr Simonite lässt sich gern den Kopf verdrehen, aber er weiß, was er will. Eine starke SPD für Berlin. Radio 100.000. Die freie Stimme der 100.000 Studentinnen. Täglich um 18.45 Uhr. heute kein Plattenwitz zum Anfang. Also nicht Plattenwitz, sondern Plattenwitz. Heute nicht. Hallo. Volksfreitag. Mami, Papi, morgen ist Volksfreitag. Hä? Seit wann ist denn das Volk frei? Na, eben drum. Na, was eben drum? Na, aus der Reihe tanzen. Also, jetzt hör aber auf. Nee, jetzt fängt's erst richtig an. Die Studis sind ja nicht die Einzigen, die Probleme haben. Seit dieser blöden Gesundheitsreform muss ich mir meine Zahnspange selber biegen. Und ewig hier im Wohncontainer wohnen, findest du doch auch scheiße, oder? Der Karl aus der Kita hat mir das nämlich erklärt. Susi, der Bildungsnotstand an den Hochschulen und Schulen ist nur ein Problem. Darüber hinaus sind wir alle betroffen von der Arbeitslosigkeit, Gesundheitsreform, Wohnungsnot, Ausgrenzung von Minderheiten, Umweltzerstörung, zunehmender Chancenungleichheit, Abbau demokratischer Grundrechte und so weiter. Wir haben eine andere Wahl. Berlin nimmt sich die Freiheit. Am 27.01.89 findet der erste Volksfreitag statt. Susi, wir stellen uns diesen Volksfreitag bunt, vielfältig und flächendeckend vor. Ein Tag der ungewöhnlichen Maßnahmen, ein Tag, an dem alle aus der Reihe tanzen. Plant eigenständig Aktionen, beteiligt euch massenhaft.